Joscha und Josephine in seiner Gewalt. Spatzen entführt mit Barbitursäure Gas. Ein Atmungsgerät, ein grausamer Spaß. Berlin, die Spur, die Ermittler ein. FBI und BKA, die Wahrheit sie teilen. Hypnose, Suggestion, ein perfider Trick. Joscha und Josephine, ein grausames Sick. Die CIA. Josephine, entkommen, die Wahrheit siegt, die CIA schützt.